Ja. Ja, vielleicht Mikrofon noch ein bisschen anders hinstellen. Ich glaube, hier ist das Feng Shui ein bisschen besser. Yeah. Yo, yo, immer ein offenes Ohr für schlechte Ideen zum guten Kurs. Wer wohnt mietfrei in deinem Kopf und schließt ihn kurz? Das ist super Schurkepresen. Steht unter Seelen allein auf weiter Flur. Krümmt sich und lacht unvernünftig laut in einer Tour. Jede Kopfgeburt aufs Neue, schwarze Perlen vor die Säue. Beiß mir die Zähne aus und mach es gerne ohne Reue. Immer wieder verschwende meine Jugend und noch mehr. Werf den guten Jahren noch schlechte hinterher. Wenn ich dich dann bitte wär. Zerredet werden oder totgeschwiegen, Leiden oder Langeweile, Zuckerbrot, Konsolenspiele. Gute Miene zu, was immer gerade Mode ist. Und macht er jetzt auf Kanye taktlos oder Aristoteles? O Herr im Himmel, halt die Interviewer, die sich vorbereiten, um den halben Tag lang tausend kluge Fragen durchzupeitschen. Fern von mir, gib mir einfach Smalltalk, ist in Ordnung. Scheiße labern bei einem Bierchen und dann damit durchkommt. Yo, jenseits von allem, was als halbwegs guter Grund durchgeht, renne ohne mich umzudrehen, als hätte ich einen umgelegt für nichts. Ich sag nur, wie es ist mit mir. Jeder Tag ein guter Tag, einen schlechten Tag zu haben. In dem Business hier mein Brutberuf, ein Hurensohn. Ich wär schon längst in Rente, wenn ich nur jemanden fände, der ihn nach mir machen könnte. Legende, kein Celebrity, ich bin nicht euer Superstar. Betriebstemperatur erreicht und schon der gute Ruf im Arsch. Schönen guten Tag. Onkel Presi hat den Kaffee auf, doch macht was draus. Ne runde Sache wie ein Wasserbauch. Im Staffellauf des Zeitgeschehens trinkt er das sechste Glas leer und schaut von der Tribüne Richtung Bahn mit 1000 Yards. Der stirbt lieber, bevor er sich deinen Namen merkt. Hat aber herzlich zu sich selbst, seine Markenkern und Marktwert. Glasperlen über alles ist der Schlachtruf. Doch er hier, der sattiert, wirft ein Ticket ein und Abflug. Ich hab mir das so gedacht, wir setzen uns rein und lassen uns volllaufen. Dann essen wir eine Schweinepastete und jeder von uns wirft eine Handvoll Trimiparin ein. Dann ist zwar der Montag gelaufen, aber Dienstag früh wachen wir fröhlich auf.